Kapitel 6. Gibt es einen Mittelweg? Hiermit dürfte der großdeutsche Gedanke zu Genüge entblößt sein, der Gedanke und der Wunsch, die Weltherrschaft zu gewinnen. Daher ist die Frage wohl berechtigt. Kann die Welt nicht einen Kompromiss finden, der den Völkern wie auch Deutschland eine Existenzmöglichkeit Seite an Seite gemeinsam in Frieden und Gerechtigkeit erlaubt? Deutlicher gefragt. Würde morgen ein Friede geschlossen werden, mit dem Deutschland zufrieden wäre, könnte man dann vom Blute und von der Erziehung dieser Nation her eine Befriedigung für längere Zeit und für die Zukunft erwarten? Wir möchten es gerne hoffen können, doch die Geschichte dieses Volkes reißt eine solche Hoffnung aus unseren Herzen. Die meisten Menschen behaupten, dass es nur Hitler wäre, der zwischen Krieg und Frieden stände. Aber ist es denn nur Hitler, der Österreich, die Tschechoslowakei, Holland, Polen, Norwegen, Belgien, Frankreich und die Balkanstaaten zerschmettert hat? Ist es denn nur Hitler, der diese Völker quält und unterdrückt? Und um das zu ergründen, wollen wir einmal annehmen, Hitler wäre nicht mehr und die Welt wäre auf der Suche nach einer gesunden Grundlage für einen Frieden mit Deutschland. Dann würden wir ganz schnell entdecken, dass das Deutschland unserer Träume nicht das Deutschland der rauen Wirklichkeit ist. Denn erstens gibt es in Deutschland nicht mehr lange die sogenannte ältere Generation, mit der unter Umständen sogar noch ein vernünftiges Wort zu reden wäre. Diese jammervolle Handvoll ist verschwunden und vergessen. An ihrer Stelle tritt jene Legion junger Braunhemden mit dem glorreichen Lobgesang des Horst-Wessel-Liedes. Heute Europa und morgen die ganze Welt. Denn heute da gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt, Anmerken des Übersetzers. Ein erleuchtendes Lied, gesungen von perversen Vorsängern des Weltunterganges, gedichtet von einem Trunkenbold, geschrieben in einem Bordell und einem Zuhälter gewidmet. Was aber mit einem demokratischen Deutschland? Demokratie für so eine Nation, die rund 30 Millionen Polen vernichtet hat, unter dem schmückenden Beiwort, so eine Dienerrasse hat keine Existenz? Demokratie bei einem Volk, das nur an seine Überlegenheit glaubt, aber nicht an Gleichberechtigung? Deutschland ganz einfach in kleine selbstständige Staaten aufteilen? Unsinn, denn Pangermanismus, der stark Überzeugung in Berlin findet, der von jedem blind Ergebenheit verlangt, kann so ein schwaches Hindernis nicht bändigen. Lasst uns die Welt aufteilen und Deutschland seinen Anteil geben, mit dem die Welt und Deutschland zufrieden sein werden. Wird es dann nicht gehen? Deutschland hat uns doch schon darauf geantwortet. Deutschland wünscht nicht seinen Teil, es wünscht und verlangt das alles oder nichts. Die jüngere Generation umerziehen? Selbst wenn ein solches Vorhaben möglich wäre, wäre der Erfolg und die Mühe wahrscheinlich vergebens. Die Seele ist stärker als das Hirn und mächtiger dazu. Der Kampfgeist der Deutschen ist unzerstörbar verkettet mit seiner Seele. Eines Tages würde dieser kriegerische Geist erneut seinen Willen beherrschen. Oder die Endlösung, Deutschland für immer durch eine bewaffnete Macht polizeilich überwachen. Selbst wenn ein so großes Unterfangen möglich wäre, das Leben selbst würde es nicht wollen. So wie jeder Krieg wieder Krieg erzeugt, so erzeugt Unterdrückung den Aufstand. Unvorstellbare Schrecken würden sich verbreiten. Somit stellen wir fest, dass es keinen Mittelweg gibt, kein Akt der Vermittlung, kein Kompromiss, auch keine politische oder wirtschaftliche Zusammenarbeit kann in Betracht gezogen werden. Es gibt einfach keine andere Lösung als diese. Deutschland muss für immer von dieser Erde verschwinden. Und hier werden wir sehen, dass die Durchführung eines solchen Unternehmens heute glücklicherweise nicht mehr unmöglich ist. Kapitel 7. Tod dem deutschen Volk. Wenn ein Mensch vorsätzlich Mord begeht, dann muss er rechnen, dass er selbst sein Leben riskiert. Wenn nun ein Volk vorsätzlich Völkermord begeht, muss es darauf gefasst sein, dass es sein eigenes nationales Leben verwirkt. In diesem Punkt sind irdische und göttliche Gesetze gleich. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Und was bedeutet irdische und göttliche Gesetze schon für die Deutschen? Nichts. Da müsste es schon ein deutsches Gesetz geben, das seine Bestrafung fordert, nämlich die Todesstrafe. Und so ein deutsches Gesetz gibt es, mit dem es sich selbst richten wird. Zitat: Wie mit allen Dingen im Leben muss es auch in jedem Strafsystem eine letzte Grenze geben, über die hinaus es keine weitere Bestrafung mehr gibt. Auch vom Standpunkt der reinen Theorie wird die Notwendigkeit der Todesstrafe gefordert. Es ist die schwerste irdische Strafe, der unentbehrliche Eckpfeiler jedes Ordnungssystems im Kriminalrecht. Keinerlei Scheingründe, die gegen sie vorgebracht werden, können einer ernsten Kritik standhalten. Ein Staat, der zum Selbstschutz die Blüte seiner Jugend opfert, darf sich nicht liebevoll um das Leben eines Mörders sorgen. Wir müssen vielmehr dem Staat das Recht einräumen, Menschen aus dem Wege zu schaffen, die ohne Zweifel für das Volk schädlich sind. Dass rechtsmäßige Regierungen das Schwert führen müssen, ist tief im Blute des ehrbaren Menschen verankert. Wenn diese Wahrheit aus der Welt geschafft werden sollte, dann geschieht dem einfachen Moralempfinden des Volkes großes Unrecht. Die schwersten Probleme des menschlichen Lebens müssen im sittlichen und nicht im theoretischen Bereich gelöst werden. Das Gewissen jedes Menschen verlangt, dass Blut mit Blut gesühnt wird, da ansonsten der einfache Mensch mehr und mehr an der Existenz der Gerechtigkeit auf Erden zweifeln muss, wenn die höchste und schwerste Strafe nicht angewandt wird. Der Staat macht sich selbst lächerlich und verachtenswert, wenn er schließlich nicht in der Lage ist, sich eines Verbrechers zu entledigen. Auch Gnade und Nachsicht müssen eine Grenze kennen, vor allem in der Gesetzgebung. Eine letzte Grenze, an der der Staat sagt, bis hierher und nicht weiter. Hier ist Menschlichkeit nicht mehr angebracht. Es muss möglich sein, eine Strafe zu vollstrecken, über die hinaus es nichts mehr gibt, und das ist die Todesstrafe. Zitat Treischke, Rückübersetzung, Anmerkung des Übersetzers. Deutschlands Wille geschehe. Verbleibt also nur noch, wie man am besten und schnellsten diese Methode anzuwenden. Wie die Höchststrafe am deutschen Volke vollzogen werden kann. Dabei versteht es sich von selbst, dass Pogrome und restlose Liquidierung außerhalb jeder Diskussion stehen. Außerdem wäre sie nicht durchführbar bei einer Bevölkerung von annähernd 70 Millionen. Derartige Methoden wären unvereinbar mit den moralischen Gesetzen und ethischen Verpflichtungen der Zivilisation. Als einzige Möglichkeit, die Welt ein für alle Mal vom alldeutschen Gedanken zu befreien, bleibt also nur, die Quelle zu verstopfen, aus der die kriegslüsterne Seele ihren Ursprung nimmt. Das heißt, das deutsche Volk daran zu hindern, seine Art immer erneut zu zeugen. Diese moderne Methode, wissenschaftlich unter dem Begriff rassenveredelnde Sterilisation bekannt, ist einfach menschlich und gründlich. Dem Wort Sterilisation hat man ein wissenschaftliches Mäntelchen umgehängt und als das beste Mittel bezeichnet, eine Rasse von ihren Missgeburten, den degenerierten und erblich kranken und erblich belasteten Verbrechern zu befreien. Sterilisation darf man nicht mit Kastrieren verwechseln. Es handelt sich hierbei um eine einfache und sichere Operation, vollkommen harmlos und schmerzlos, die den Patienten weder verändert noch den Geschlechtsverkehr behindert. Meistens ist die Sterilisation weniger schmerzlich als eine Impfung und nicht ernster zu nehmen als Zahnziehen. Auch geht eine solche Operation außerordentlich schnell vonstatten und dauert nicht länger als 10 Minuten. Hinterher kann der Patient sofort seine Arbeit wieder aufnehmen. Selbst bei der Frau ist die Operation ebenso sicher wie auch leicht, sie benötigt nur mehr Zeit. Man hat sie schon mehrere tausend Mal vorgenommen, ohne dass Komplikationen oder Todesfälle bekannt geworden wären. Wenn man bedenkt, dass Impfungen und Behandlungen mit Sera als gezielte Wohltaten für die Gesamtheit angesehen werden, dann kann die Sterilisation des deutschen Volkes als eine große Gesundheitsmaßnahme verbucht werden, befürwortet von der gesamten Menschheit, um diese selbst für immer immun gegen den Virus des alldeutschen Gedankens zu machen. Die Bevölkerung Deutschlands ohne die eroberten und besetzten Gebiete beträgt ungefähr 70 Millionen Menschen, fast zu gleichen Teilen Männer und Frauen. Um das deutsche Volk aussterben zu lassen, braucht man nur etwa 48 Millionen zu sterilisieren. Ausgeschlossen sind Männer über 60 und Frauen über 45, wegen ihren natürlichen Einschränkungen von Geburten. Was die Sterilisation der Männer betrifft, so würde diese am leichtesten und schnellsten bei den Heereseinheiten in Gruppen durchzuführen sein. Nehmen wir die Zahl der Ärzte mit etwa 20.000 an und schätzen wir, dass jeder am Tage mindestens 25 Operationen vornimmt, so wird ein Zeitraum von höchstens einem Monat benötigt, um die Sterilisation durchzuführen. Je mehr Ärzte zur Verfügung stehen, und es könnten bedeutend mehr als 20.000 gestellt werden, wenn man bedenkt, dass andere Nationen hinzugezogen werden können, umso weniger Zeit würde natürlich benötigt werden. Die gleiche Anzahl Frauen Deutschlands könnte innerhalb von 3 Monaten behandelt werden. Da die Sterilisation der Frau etwas mehr Zeit beansprucht, kann man damit rechnen, dass die gesamte weibliche Bevölkerung Deutschlands innerhalb von 3 Monaten, vielleicht sogar eher, sterilisiert werden könnte. Die vollständige Sterilisation beider Geschlechter ist deshalb notwendig, weil nach der heutigen deutschen Lehre ein Tropfen deutsches Blutes wieder einen Deutschen hervorbringt. Nach vollständiger Sterilisation wird es in Deutschland keine Geburten mehr geben. Bei einem normalen Sterberate von 2% jährlich wird sich die Bevölkerung im Jahr um etwa 1,5 Millionen verringern. Demzufolge würde das, was Millionen Menschenleben und Jahrhunderte vergebliche Anstrengungen gekostet hat, nämlich die Ausrottung des großdeutschen Gedankens und seiner Träger, eine vollendete Tatsache werden. Durch Sterilisation verliert der Deutsche seine Möglichkeit, sich fortzupflanzen. Dadurch verkümmert der deutsche Wille, so dass die deutsche Macht zur Bedeutungslosigkeit herabsinkt. Wenn man den oben erwähnten Plan kritisch betrachtet, findet man die sich zwingend ergebende und außer Diskussion stehende Befürwortung von selbst. Denn erstens wird den Deutschen durch die Sterilisation keinerlei körperliche Qual zugefügt und zudem wird ihnen eine menschlichere Behandlung zuteil, als sie verdient hätten. Auch muss in Betracht gezogen werden, dass die gequälten Völker Europas nach der Niederlage Deutschlands nach einer weniger menschlichen Rache als nur Sterilisation verlangen würden. Zweitens würde die Durchführung dieses Planes keine Bevölkerungsverschiebung mit sich bringen, noch würde sie eine plötzliche seelische Belastung bedeuten. Dass die Deutschen nach und nach aus Europa verschwinden, wird keine nennenswerte negative Lücke hinterlassen, keine größere als das allmähliche Verschwinden der Indianer hierzulande. Zu diesem Punkt sei noch das Zeugnis eines bekannten Deutschen eingefügt. Ein Volk oder ein Einzelwesen mag sterben, beide hinterlassen keine Lücke. Spengler Rückübersetzung. Hypothetisch müssen einige Punkte in Betracht gezogen werden, wie die geschändeten Opfer des deutschen Ansturms die Gewissheit bekommen, dass Deutschland keine Lücke hinterlassen wird. Deutschland hat den Krieg verloren, es fleht um Frieden. Das Gebot der Stunde für die Siege ist, dass es für alle Zeiten von der Bildfläche verschwinden muss. Deshalb ist es für alle betroffenen Staatsmänner zwingend, die Massensterilisation als das einzige Mittel zu wählen, um die Deutschen nachhaltig auszurotten. Es muss also Folgendes unternommen werden. Erstens, sofortige und vollkommene Entwaffnung der deutschen Wehrmacht und Entfernung aller Waffen vom deutschen Gebiet. Zweitens, alle deutschen Versorgungsgebiete und alle deutschen Industriewerke sind unter strengster Bewachung zu stellen. Deutsche Arbeitskräfte sind durch Angehörige der Alliierten zu ersetzen. Drittens, die deutsche Wehrmacht ist in Gruppen einzuteilen und in sicher eingezäunten Gebieten zu sammeln und insgesamt zu sterilisieren. Viertens, die Zivilbevölkerung, Männer und Frauen, sind zu erfassen und gebietsweise zu sterilisieren. Fünftens, nach der Sterilisation ist die deutsche Wehrmacht in Arbeitsbataillone einzuteilen und beim Wiederaufbau der von ihr zerstörten Städte einzusetzen. Sechstens, Deutschland ist aufzuteilen und seine Gebiete sind an die Nachbarn zu vergeben. Die beigelegte Landkarte, siehe Ende des Buches, gibt Anweisungen, welche Gebiete an die verschiedenen Länder abgegeben werden können. Siebtens, deutschen Zivilisten sind Reisen über die errichteten Grenzen vor der Sterilisation zu verbieten. Achtens, die deutsche Bevölkerung der jeweiligen Gebiete muss gezwungen werden, die Sprache ihrer neuen Herren zu lernen. Nach Verlauf eines Jahres wird die Veröffentlichung von Büchern, Zeitungen und Nachrichten in deutscher Sprache eingestellt. Deutsche Rundfunksendungen sind zu verbieten und der Deutschunterricht in den Schulen entfällt. Neuntens, bei der ansonsten sehr streng zu handhabenden Sterilisation ist eine Ausnahme zulässig. Einige Deutsche können von dieser Behandlung ausgenommen werden, deren Verwandte Bürger der Siegermächte sind, die jedoch die finanziellen Kosten für die Auswanderung und die Verantwortung für deren Unterhalt und moralisches Verhalten übernehmen müssen. Und somit fällt die Ausrottung über Deutschland, die es anderen zugedacht hat. Kapitel 8. Damit wir nicht vergessen. Vielleicht liegt Folgendes in unserer Zukunft. Die USA beteiligen sich am Kriege. Der Kampf wird lang und bitter. Aber endlich übernehmen die Alliierten die Führung. Ihre Armeen kreisen Deutschland ein. Deutschland sieht ein, dass der Krieg verloren ist. Wieder einmal. Es möchte aber die Besetzung verhindern. Es fürchtet die schon lange überfällige Rache. Es bettelt um Frieden. Der Waffenstillstand kommt. Auf einmal entdeckt Deutschland, wie schon einmal, dass die Worte Menschlichkeit, welchen Begriff es erniedrigt hat, und Gerechtigkeit, welchen Begriff es zerstört hat, und Gott, den es verhöhnt hat, einen unwiderstehlichen Verkaufswert bei den alliierten Staatsmännern haben. Deutschland setzt seine Propagandamaschine in Betrieb. Bald werden Männer der Siegervölker drängeln, ehrenvollen Frieden, Gerechtigkeit ohne Hass, Gnade und Barmherzigkeit. Und dazu all die pflaumenweichen und ekelhaften Phrasen, die die ermüdeten Geister und erschöpften Gefühle der Völker, die so lange gelitten haben, in den so geschwächten Demokratien verwirren. Vergessen im Sehnsuchtsrausch nach Frieden, der keine Frieden sein wird, sind all die tapferen jungen Männer, die dem Ungeheuer Deutschland geopfert wurden. Vergessen die Verpflichtungen gegenüber den Völkern, deren Hilfsmittel wir hinzugezogen und deren Kräfte wir ausgenutzt haben, um den Ansturm der Teutonen einzudämmen. Vergessen auch die Pflicht, die wir den noch ungeborenen Generationen schulden. Vergessen wie der Tag in 1918, an dem der nächste deutsche Führer kam. Ja, alles vergessen, weil die Alliierten einem solchen Appell nicht widerstehen können. Und so fallen die Alliierten erneut dem Lockruf zum Opfer, obwohl hunderte von Beispielen durch Jahrhunderte hindurch die Scheinheiligkeit deutscher Versprechungen bewiesen haben. So vergessen, dass der beendete Krieg kein sportlicher Wettkampf war, dass ihr Feind ein Ungeheuer und kein menschliches Wesen war. Bis zum Überfluss vollgestopft mit dem ansteckenden Keim der Gefühlsduselei strecken sie ihre Hand dem gefallenen Gegner entgegen und helfen ihm, sich zu erheben. Mit einem herzlichen "Nur keine Angst, alter Knabe" klopfen sie ihm auf die Schulter und sind glücklich, dass dieser Krieg nun endlich vorbei und erledigt ist und kehren nach Hause zurück. Und sie glauben noch dazu, dass ein deutscher Krieg niemals mehr kommen wird. Ja, sie glauben auch noch, dass Deutschland irgendwie und auf unerklärliche Weise Christus in sich aufgenommen habe. Ein Jahrzehnt vergeht, ein Jahrzehnt harter Arbeit und viele Opfer. Ein Jahrzehnt mit viel Schweiß und wenig Freude. Aber die demokratischen Völker denken sich nichts dabei. Sie denken an ihre Kinder und hoffen auf eine bessere Zukunft, eine bessere Welt. Sie bilden sich aber nur ein. Das bilden sie sich aber nur ein. Inzwischen erholt sich Deutschland und wird immer stärker. Seine Wehrmacht wird größer und schlagkräftiger denn je. Die Deutschen haben neue Waffen entwickelt, deren Wirksamkeit jede Vorstellung übertrifft. Sie haben ihren neuen Führer. Das kriegsbegeisterte Volk ist wieder einmal unwiderstehlich und auf Welteroberung eingestellt. Und wieder erzittert die Erde unter dem Marschtritt des deutschen Stiefels. Gleich eine Kobra wiegt sich Deutschland im Gleichklang. Es schlägt zu. Die Menschen der zivilisierten Völker sind wie betäubt. Sie rufen, aber das ist doch unmöglich. Aber es ist es doch. Und diesmal ist es zu spät. Denn nun gewinnt Deutschland. Deutschland ist die Herrin der Welt. Und so wird eine tausendjährige Friedenszeit um eines kurzen Aufschubs willen an den Teufel verkauft. Und das nur, weil einige Männer versuchten, einen Körper zu erhalten, anstatt die viehische Seele der kriegslüsternen Deutschen für alle Zeiten zu vernichten. Die Sonne zittert, wenn über die finstere Welt sie sich erhebt. Denn Sklaven der Deutschen sind die Kinder, die einst freie waren. Die Zivilisation gilt nichts mehr. Gemeinheit tobt sich wütend aus. Selbst der Mond schaudert und möchte zerspringen in froststarrender Kälte. Das ist nun endlich das Deutschland über alles. Soll es so werden? Die Wahl liegt bei uns. Falsche Gefühlsduselei oder mutige Entscheidung. Wie wird es werden? Theodor Nathan Kaufmann.